Guten Morgen, hier ist wieder Niemandsland, hier ist wieder 91.4 FM. Ein neuer Samstag, wir melden uns wieder. Jo, guten Tag. Wie immer senden wir direkt von hier, von der Plaza Real, von 10 bis 12 Uhr, auch live im Internet zu hören unter www.contrabanda.org. Niemandsland ist eine Sendung für Leute hier in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und natürlich jede Menge Musik. Contrabanda FM. Ein freies Radio, selbstverwaltet, selbstfinanziert und absolut kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Contrabanda FM 91.4, your local radio station in Barcelona. News and music you've never heard before. Join us, listen to us. Podcasts on the internet, www.contrabanda.org. 20 years of freedom on the airwaves. An Jacques Brel. Zunächst, da ist der Älteste mit dem Melonenkopf, der mit der großen Nase, der seinen Namen nicht kennt, mein Herr, weil er trinkt, der längst ersoffen ist, der nie etwas beginnt, der ist völlig am Boden wie seine Flaschen und er hält sich für den Größten. Der sich jede Nacht besäuft mit schlechtem Wein und er pennt in jeder Kirche starr wie eine Leiche und blass wie die Messe und er sabbert im Schlaf und verdreht seine Augen und rennt sich selber nach. Ich muss Ihnen sagen, mein Herr, bei diesen Leuten, da denkt man nicht, mein Herr, da denkt man nicht. Man betet. Und dann der mit dem Karottenkopf, der sah nie einen Kamm, der ist schlecht wie die Pest, der sein letztes Hemd an arme Leute verschenkt, der nahm die Denise, ein Mädchen aus der Stadt, aus der anderen Stadt und damit nicht genug, der kleine Geschäfte macht mit seinem kleinen Hut, mit seinem kleinen Mantel, mit seinem kleinen Auto, der groß sein möchte, aber der bleibt, was er ist. Der Idiot spielt den Reichen und er hat keinen zu. Ich muss Ihnen sagen, mein Herr, bei diesen Leuten, da lebt man nicht, mein Herr. Da lebt man nicht. Man schummelt. Und dann sind da die anderen, die Mutter, die nichts sagt, die mit der Apostelfratze, die redet von morgens bis abends, aber immer nur Schwachsinn. Da hängt in einem hölzernen Rahmen der väterliche Schnurrbart, der beim Stolpern starb und er starrt auf seine Herde, die kalte Suppe schlürft und das macht und das macht und dann ist da die Alte, die nicht aufhört zu zittern. Man wartet nur, dass sie krepiert, weil sie ja die Kohle hat. Man hört nicht, was ihre armen Hände erzählen. Ich muss Ihnen sagen, mein Herr, bei diesen Leuten, da spricht man nicht, mein Herr, da spricht man nicht. Man zählt. Und dann. Und dann. Vielen Fenstern und ohne Mauern. Und wir werden darin leben. Es wird schön sein, auch wenn es nicht sicher ist. Und trotzdem vielleicht. Doch die anderen wollen es nicht. Nein, die anderen wollen es nicht. Sie sagen, du wärst zu schön für mich. Ich wäre gerade gut, um Katzen zu töten. Ich hab nie Katzen getötet. lang her. Oder ich habe es vergessen. Oder sie rochen nicht gut. Nein, die anderen wollen es nicht. Manchmal, wenn wir uns durch Zufall treffen, mit Tränen im Gesicht, dann sagt sie mir, sie würde weggehen und sagt, sie würde mir folgen. Und dann für einen Augenblick, für einen Moment, da glaube ich ihr, mein Herr. Da glaube ich ihr. Für einen Moment, für einen Augenblick, da glaube ich ihr. Bei diesen Leuten, da geht man nicht, mein Herr. Da geht man nicht. Da wartet man. Doch es ist spät, mein Herr. Ich muss nach Haus. Zu mir. Wundervolles Lied von Klaus Hoffmann von seinem Album Klaus Hoffmann singt Brel, Jacques Brel. Nun ja, Löw denkt nicht an Rücktritt. Es ist vorbei, nach der Halbfinalniederlage bei der Europameisterschaft ist die deutsche Nationalelf in die Heimat zurückgekehrt. Bei der Landung in Frankfurt wurde Bundestrainer Löw von den Fans gefeiert, jawohl. Seine erneute Rotation im Team sorgte jedoch auch für Kritik. Dann gab es natürlich jede Menge Fragen an den Trainer und der wiegelte ab. Er wollte keine klare Stellung nehmen. Polizeischutz für den Bundestrainer bei der Rückkehr in Frankfurt. Joachim Löw wird von den Fans gefeiert. Für das Halbfinale aus scheint ihn hier niemand verantwortlich zu machen. Dennoch gibt es Kritik an seiner erneuten Personalrotation. Ja, das ist auch eben in meiner Verantwortung, selbstverständlich, wenn die Mannschaft dann verliert, dann muss ich mich diesen Dingen ausstellen. Ich glaube, das Spiel ist ja nicht entschieden worden, weil wir jetzt den ein oder anderen personellen Wechsel vorgenommen haben. Wieder mal hielt Italien dem Druck besser stand als das deutsche Team, das es erneut nicht schaffte, die Squadra Azzurra in einem Pflichtspiel zu bezwingen. Zum dritten Mal aus im Halbfinale seit 2006. Und für die Bayern-Spieler nach drei zweiten Plätzen in der Saison der nächste Rückschlag. Ein schlimmes Jahr geht zu Ende, viermal in die Fresse bekommen am Ende und immer kurz davor, das ist sehr, sehr bitter. Auf dem Rückflug von Warschau nach Frankfurt nahmen die Mechanismen des Trainergeschäfts ihren Lauf, doch Löw wiegelte in Sachen Rücktritt ab. Also jetzt so eine Frage zu stellen, die finde ich jetzt, wir haben ja auch einen Vertrag, aber... Gut, ja, Joachim Löw, die Frage zu stellen ist fast schon eine Frechheit. Er sagt das natürlich nicht, der elegante Joachim Löw, aber es ist so. Was soll's, ausgeschieden, weg, auf Wiedersehen, schmerzhaft für die treuen Fans der Nationalelf, aber so ist Fußball. Silke Scheuermann, Maria mit dem jungen Fußballgott. Zuerst Training, ein paar gute Spiele und plötzlich war ich Teil der Mannschaft. So blitzschnell gewöhnte ich mich ein, dass ich vergesse, es war nicht immer so. Oder war es das? Liebte das Glück mich? Kann auch sein. Dieses Leben war affenschnell, weißt du, Maria? Doch du bliebst immer mein Talisman. Ich erfüllte den göttlichen Auftrag. Es war nach diesem wirklichen Wahnsinnstor, als ich in tiefer Verzückung, in einer Art Trance und mit blutenden Füßen den Ball schoss. Du winktest mir damals aus dem Licht der Tribüne und dein Mantel war Gnade, hatte unsere Farbe. Das konnte kein Zufall sein. Meine Seele flog ein Stück höher, direkt in den Glauben. Tor, schrien sie. Ich lechzte danach, das immer wieder zu hören. Ich hörte es wirklich sehr oft, in den Ländern, auf Reisen. Und du warst immer bei uns, hast die Gewänder mit uns gewechselt. Weiß, schwarz. Mein Leben bestand aus Siegen und dem geahnten Aroma von Untergang. Ich wollte überall sein, nicht mehr schlafen, nur Wildes tun. Du weißt das, du warst immer dabei, auch als ich immer öfter den Schnee nahm. Weiß, weiß. Ich schmeckte den Wahnsinn nicht ungern, sah überall einfache Bälle, himmlische, von allen Sonnen geworfene Bälle, Hossa, sah mich ins grün-grüne Feld ewig sinken, sah Wolken, hörte, wie ich vom großen Trainer, meinem Vater, sprach, davon, dass da die Hölle tobt, unter den mächtigen Füßen der Spieler. Wir spüren das nicht mal. Wir sehen nur das Licht am Ende, das Siegen, wie wenn dich eine Taschenlampe mit ihrem wahnsinnigen Auge aus einem Geisterwald voller Schneeflocken holt. Ein Gedicht der Schriftstellerin Silke Scheuermann von unserem berühmten Album 50 neue Fußballgedichte Dichter am Ball. Dichter am Ball ist natürlich ein tolles Wortspiel. Dichterinnen am Ball, das ist dann kein Wortspiel mehr, müssen wir aber auch sagen. Eine Dichterin am Ball. Und natürlich Trost. Wie konnte das passieren? Die Toten Hosen. Das Lied von den Toten Hosen, das hat mir übrigens mein Schüler Raul Baldessia geschickt. Raul Kleintal oder Raul Little Valley, wie er sich selber nennt in seinen E-Mails. Ein Gruß nach Berlin, vielen Dank Raul für das Lied. Ich glaube, das ist sogar ein neues Album von den Toten Hosen mit einem sehr witzigen Namen. Wir werden das gleich mal suchen. Die Toten Hosen, schade, dann ein böses Wort, das dürfen wir eigentlich nicht sagen, aber ich sag's mal in Klammern, scheiße, wie kann das passieren? Wir haben ja schon Give Me Hope, Joachim Jogi Löw, gerade gehört in einem Interview im Flugzeug. Ein Flugzeuginterview, das haben wir natürlich nicht selber gemacht. Wir waren nicht im Flugzeug, aber wir haben unsere Mikrofone in dieses Flugzeug eingebaut, in das Flugzeug der deutschen Nationalmannschaft. Und da hatte Joachim Give Me Hope, Jogi Löw, gesagt, diese Frage sollte man jetzt nicht stellen. Man hat ihn doch unverschämterweise nach seinem Rücktritt gefragt. Eine Frechheit finden wir auch hier im Niemandsland. Guten Morgen noch einmal allen denjenigen, die jetzt erst aus den Federn gestiegen sind, beim Morgenkaffee sitzen und uns auf FM gar nicht hören, aber auf Internet. Das heißt, Leute, wenn ihr uns hört und ihr habt kein Signal hier in der Stadt, ihr hört irgendetwas anderes auf 91.4 FM, eine andere Sendung von Contrabanda, dann müssen Sie wissen, dass wir im Livestream im Internet zu hören sind, jetzt live mit Niemandsland, aber auf FM-Antenne, alte Programme, jetzt läuft gerade das Niemandsland von letzter Woche, das läuft jetzt gerade auf FM, ich habe es gerade mal überprüft, leider, weil wir keine Live-Sendung im Moment machen können, weil unser Radioenlace, das ist das Signal, das hier von Hause ausgeht, von der Plaza Real auf den Berg Carmel, dieses Signal ist leider unterbrochen aus technischen Gründen. 91.4 FM, Niemandsland, es ist Samstag, der 30. Juni 2012. Hallo. Eine Menge ist wieder passiert. Die vergangene Woche ist voll von sogenannten historischen Ereignissen, von weltbewegenden Ereignissen. Das erste haben wir schon gebracht. Deutschland mal wieder im Halbfinale ausgeschieden. Ein wirklich welterschütterndes Ereignis. Aber auch bewegt sich etwas unter den korrupten Fittichen der Herrschaften, die unbedingt versuchen, ein Modell zu finden, wo man sich gegenseitig nicht zu sehr ausplündert, sondern die Saugnäpfe doch mehr unten lässt, unten ansetzt und sich gegenseitig dann doch nicht mehr so wehtut. Es toben verschiedene Kämpfe im Moment auf verschiedenen Ebenen. Eine Ebene ist jetzt auch die internationale Ebene. Die verschiedenen Nationen und Länder versuchen, ihr Schärflein ins Trockene zu bringen. Doch erst noch ein bisschen Musik von der Tonsteine Scherben Nachfolgeband. Neues Glas aus alten Scherben. Das ist der 0-Uhr-Express. Banda FM 91.4 in Barcelona. Niemandsland. Seit 1998 im Äther. Ja, die Stimme Nasilas, die ist hier verewigt in unserem Computer. Nasilas Stimme, 91.4 FM, Niemandsland. 0 Uhr Express, die Gruppe Neues Glas aus alten Scherben. Meines Wissens leider nur mit einem einzigen Album damals rausgekommen. Eine Live-Tournee und dann hat die Gruppe sich leider auch nicht gehalten. Aber die waren toll, die Jungs. Die haben tolle Musik gemacht, die haben versucht, Musik im Stile von Tonsteine Scherben zu machen. Das war Anfang der 2000er Jahre. Das Album stammt vom 15. Januar 2000. Neues Glas aus alten Scherben. Guten Morgen, Werner. Hallo, wie geht's? Guten Morgen. Es geht ausgezeichnet. Immer gibt's was Neues, wie du schon gesagt hast. Die große Nachricht da, diese Katastrophe, dass die Deutschen rausgeflogen sind aus der Europameisterschaft. Für mich eine erfreuliche Nachricht. Dann wurde wieder mal der Euro gerettet, jetzt gerade gestern und vorgestern. Dann, wie mir gestern ein Kumpel gesagt hat, Tom Cruise und Katie Holmes, die können auch nicht mehr so gut miteinander. Katie Holmes ist die Nicole Kidman-Nachfolgerin. Also wir können über viele Sachen sprechen heute. Was machen wir denn? Womit fangen wir denn an? Ich würde sagen, wir sprechen mal kurz über die Bank. Die Bank gewinnt. Es gibt ja hier diese berühmten La Banca Gana-Witze. Da gibt es eine ganze Serie von Witzen. Es geht um die sogenannte Bankenrettung. Die Leute werden mit immer neuen Schlagwörtern in die Verwirrung gestürzt. Es gibt nur ein paar Leute, die sich da wirklich gut auskennen und die uns mit ihren Vokabeln und ihren Versionen von einem komplexen Geschehen über ihre Lautsprecher und ihre Medien immer wieder mit verzerrten Worten unmögliche Sachen verkünden. Dann ein Bedrohungsszenario beschwören, um uns dann weiter auszuplündern. Ich weiß nicht, Werner, ob du gut informiert bist. Wasserpreise sollen steigen, Strompreise sollen steigen, die Mehrwertsteuer soll raufgesetzt werden. Wo soll das hinführen? Ein Drittel der spanischen Bevölkerung lebt schon fast in Armut. Wo soll das hinführen, wenn die uns mit ihrer idiotischen Bankenrettungspropaganda und ihrer Bankenrettungsideologie ständig an der Nase rumführen, uns in Atem halten und das auch noch als Rechtfertigung benutzen, um den Menschen praktisch die Butter vom Brot zu nehmen, aber nicht nur die Butter vom Brot zu nehmen, sondern nachher auch selber das Brot direkt wegzunehmen. Unglaubliche Frechheit. Was die Sache anbelangt, gut informiert zu sein über die letzten Schweinereien, die passieren, zum Beispiel Stromerhöhung, Gaserhöhung, Wassertarife sollen raufgehen. Das nächste wird dann generell die Mehrwertsteuer sein. Es ist ja umgekehrt. Man kann getrost davon ausgehen, dass es überall immer schlimmer wird. Und der gut Informierte müsste eigentlich versuchen herauszufinden, ob es überhaupt noch irgendwo irgendwas gibt, was nicht schlimmer wird. Ich würde auch sagen, der gut Informierte müsste herausfinden, ob es Wege gibt, diese Menschen zu verhaften, ihnen praktisch ihre Machtinstrumente aus der Hand zu nehmen und das Ganze wieder in eine zivilisatorische, für die Mehrheit der Bevölkerung erträgliche Form zu bringen und versuchen, diese Plünderungspolitik endgültig zu stoppen. Es kann nicht so weitergehen. Die Leute müssen irgendwann die Geduld verlieren. Die Leute müssen irgendwann anfangen, wirklich persönlich auch in die Rathäuser zu gehen und da die Herrschaften herauszuholen mit einer Kriminalbrigade. Wir wiederholen immer, wir von Niemandsland, wir sind altmodische Leute. Wir fordern wirklich, bevor man den Leuten keine andere Chance mehr lässt, überhaupt die Justizmechanismen, das Recht zu seinem Rechte kommen zu lassen. Das heißt, es handelt sich nicht nur um Bankenrettung und Finanzen. Nein, es handelt sich um Offizialdelikte. Es geht um Betrug, Diebstahl, Verschwendung, Steuerhinterziehung. Es sind offizielle Delikte, die ein Rechtsstaat eigentlich verfolgen muss. Wenn der Rechtsstaat dies nicht tut, müssen die Bürger eigentlich versuchen, Justizbrigaden aufzubauen und mit diesen Justizbrigaden wirklich dem Recht Geltung verschaffen. Das ist eigentlich das Thema, von allen anderen politischen Implikationen einmal abgesehen. Wir wollen jetzt nicht von Guillotinen sprechen, die man auf Marktplätzen aufstellt, sondern wir wollen einfach davon sprechen, dass die Menschen mit Richtern zu diesen Leuten hingehen und sie verhaften lassen müssen, von Rechts wegen. Es gibt Strafrecht. Es gibt ein Strafrecht. Ja, also die Frage ist natürlich diese Justizbrigaden. Ich fürchte, wir werden die selber organisieren und aufstellen müssen, weil um diese Halunken vor die bürgerlichen Gerichte zu ziehen, dann bräuchte es erstmal jemanden, der die anzeigt. Dann müsste es Staatsanwalt geben, der dann Anklage erhebt. Dann müsste es einen Richter geben, der die dann verurteilt. Also das ist praktisch ausgeschlossen, dieser Weg. Jetzt, ich fürchte, wir müssen das selber machen. Bankenrettung leicht gemacht. Auf dem EU-Gipfel wurden die Weichen für den Weg in eine europäische Schuldenunion gestellt. Künftig sollen wankelnde Finanzkonzerne direkten Zugang zu Hilfsgeldern erhalten, ohne dass die jeweiligen Staaten dafür zusätzliche Kürzungsauflagen erfüllen müssen. Die deutsche Forderung, Gelder nur dann fließen zu lassen, wenn direkter Einfluss auf die Nehmenden gesichert ist, zerschellte in der Nacht zum Freitag auf heute in Brüssel krachend am Widerstand, insbesondere Italiens und Spaniens. Italiens und Spaniens, da kann man wirklich getrost sagen, der mafiosen Länder, wo die korruptesten und mafiaartigsten Strukturen an der Macht sind. Kanzlerin Angela Merkel lebt noch. Bisher druckt oder verkauft auch niemand Eurobonds. Aber wenn sich bald Großbanken im Notfall aus den Hilfsfonds EFSF und ESM selbst bedienen können, öffnet das die Schleusen weiter. Ziel ist die Sozialisierung der Verbindlichkeiten. Darum geht's, meine Damen und Herren. Lächerlich sind die von den Staats- und Regierungschefs vorgebrachten Entschuldigungs- und Begründungsklauseln dieses Systemumbaus. Es werde eine zentrale Aufsicht unter Leitung der Europäischen Zentralbank EZB geben, hieß es. Auflagen müssten von den Nehmerländern auch weiterhin erfüllt werden. Auch werde wohl bald eine Finanztransaktionssteuer eingeführt. Das kollidiert mit den bisherigen Erfahrungen. Bankenkontrolle und Regulierung der Marktakteure war seit Krisenausbruch 2007, 2008 stets nur eine Floskel, um diverse sogenannte Rettungsaktionen auf Rechnung der Steuerzahler anzuschieben. Um das Brüssel-Prozedere auf einen Nenner zu bringen. Die Regierenden werden die systematisch wichtigen Finanzkonzerne erhalten. Um jeden Preis. Den direkten Griff in die Tasche der Bürger scheuen sie ohnehin nicht. Fast nebenbei kippen sie das bislang existierende System politisch, ökonomisch und kulturell kooperierender Nationalstaaten. Etwas Neues wird etabliert, das Europas Bürger mit Schrecken erfüllen muss. Eine Art Doppelherrschaft der nationalen Regierungen unterschiedlichster Provenienz und einer demokratisch nicht legitimierten Eurokratie. Letztere wird, wie bereits jetzt, für die sozialen Grausamkeiten zuständig sein. Und das klingt wenig erfreulich, doch große Alternativen haben die Staatslenker nicht. Der Finanzsektor ist klinisch tot, weil er über die Jahre aufgehäufte private Gewinne und Einkünfte nicht ausreichend kapitalisieren konnte und stattdessen absurdeste Produkte zur Geldvermehrung sich ausgedacht hat. Die jahrelangen Spekulationsexzesse haben nach Krisenausbruch weltweit Billionen vermeintlich realer Euro, Dollar oder auch Yen verbrannt. Eigenkapital und Kundeneinlagen der Banken wurden zumindest stark entwertet, ohne dies ehrlich zu buchen. Was aber würde geschehen, wenn die Guthaben plötzlich nur noch die Hälfte oder gar nichts mehr wert wären? Wie viele Milliarden Kontrakte aus Finanzwetten wären obsolet? Welche Rentenansprüche könnten Pensionäre noch geltend machen, deren Beiträge durch taffe Finanzakrobaten erst investiert, dann gehebelt und schließlich verloren wurden? Alle Schiebungen, Verabredungen und Gelddruckaktionen All die Rettungsbemühungen und Vereinbarungen haben letztlich den Zweck, diesen Offenbarungseid zu verhindern. Ja, was ich eine ganz besondere Beleidigung unserer Intelligenz als das empfinde, ist eigentlich, wie uns das jetzt verkauft wird. Dieser Erfolg, dieser Riesenerfolg bei diesem EU-Gipfel jetzt in Brüssel. Also erstmal Erfolg, also mindestens in der spanischen Presse ist es so, ein Erfolg von Italien und Spanien, von Monti und Rajoy, die jetzt endlich die Merkel klein gekriegt haben. Warum wird uns das so verkauft? Also ist ja bekannt, die Spanier und die Italiener, die müssen eben immer mehr Geld zahlen für ihre Staatsanleihen und der Merkel sagt dann eben, ja, gut, ihr, also die jeweiligen Staaten, ihr bekommt Hilfe, Rettungspakete, aber die gehen an den Staat. Dieser Druck existiert schon lange, diesen Weg zu beschreiten, und jetzt Rajoy und Monti haben sich eben dagegen gestellt und haben plädiert dafür, dass die Banken das Geld direkt eingepumpt kriegen und dass es nicht über die Staaten laufen soll. Und dann, das war die Situation, die haben sich erstmal geweigert, und dann wurde uns vor kurzem ja schon mal ein Erfolg verkauft, das ist gerade mal 10 Tage her. Da war dann die Idee, dass die Rettungsgelder von Europa nicht an den Staat gehen, sondern an den FROP. FROP ist so ein Rettungsfonds, so ein nationaler Rettungsfonds, an die Banken. Und dann wird dadurch der Staat nicht belastet, das Defizit erhöht sich nicht und so weiter. Ja. Aber was natürlich sowieso Quatsch ist, weil dieser FROP auch eine staatliche Institution ist, wo am Ende dann auch wieder der Staat haftet, natürlich, also wir. Ja. Und jetzt die ganz große Idee, dass jetzt in Zukunft von Europa aus die Sachen direkt reingepumpt werden, sollen an die Banken, dann, so heißt es, sind die Staaten außen vor, deren Defizit erhöht sich nicht, und dann wird der Druck, den die Märkte, die Spekulanten ausüben auf die Staaten, eben schwächer. Ja? Und das ist natürlich auch wieder genau das gleiche dumme Geschwätz, weil wenn das so läuft, die kriegen die Banken direkt, also nur die Banken erhöhen sich die Schulden, müssen das zurückzahlen, aber am Ende können sie das auch nicht. Und wer rettet dann wieder die Banken? Also das ist alles diese Sache, die sie uns jeden Tag verkaufen wollen, uns für dumm verkaufen. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Sozialleistungen kürzen, Löhne senken und Leute entlassen. Was für ein schöner Sonntag. Meine Brüder sind schwarz, meine Schwestern sind gelb, meine Väter sind rot und meine Mütter sind weiß. Alte Tonsteine, Scherbennummer. Mein Name ist Mensch. Dargeboten hier von der Gruppe Neues Glas aus alten Scherben. Eine tolle Bankenaktion gab es am 17. Juni, historisches Datum auch in Deutschland. Da haben nämlich Aktivisten und Aktivistinnen vor der Börse in Frankfurt einen Wall, eine Mauer aus tausenden Sandsäcken aufgebaut. Ihre Forderung an die Politik, Finanzspekulation einzudämmen, Finanztransaktionssteuer jetzt einzuführen. Die Aktion organisierten Campact, Attac, Oxfam Deutschland und lokale Gruppen. Sie fand im Rahmen der Kampagne Steuer gegen Armut statt, die von mehr als 90 zivilgesellschaftlichen Organisationen getragen wurde, damit die Spekulationssteuer endlich in die Tat umgesetzt wird. Oft versprochen, niemals eingehalten. Wir fragen uns natürlich hier jedes Mal, jeden Tag, in jeder Sendung, fragen wir uns natürlich, ist dieser ganze Kladderadatsch überhaupt noch zu retten? Ist da überhaupt noch was zu machen? Es ist ja eigentlich ein Krieg. Ein Krieg, der auf vielen verschiedenen Ebenen geführt wird. Ein Krieg um die Herzen, um die Köpfe, ein Krieg um die Informationen. Ein Krieg um die Einflussbereiche im Nahen Osten. Ein Krieg, der wird mit Bomben geführt, mit Steuerpaketen, mit Einflusszonen, mit allen möglichen schmutzigen und hintergründigen Tricks. Ein Krieg, der wird auch mit Autobomben geführt, wie jetzt in Syrien. Ein Krieg, der auf allen möglichen Ebenen geführt wird. Ein nie endender Krieg in einem System, das vom Krieg lebt, das den Krieg braucht, unserer Meinung nach, und das sich im Krieg leider pudelwohl fühlt, denn nur im Krieg hat dieses System eine Chance zu überleben. Krieg im weitesten Sinne des Wortes. Ich erkläre euch jetzt die Finanztransaktionssteuer für Dummies, von der man ja letzter Zeit sehr viel in den Medien und in den Zeitungen überall hört. Aber die Finanztransaktionssteuer ist einfach eine Steuer, die auf den Wertpapierhandel erhoben wird. Das heißt, das ist das gleiche wie wenn ihr Kippen kauft. Davon geht auch ein bestimmter prozentualer Anteil an den Staat. Und das ist eben das gleiche mit Aktien, wenn ihr die irgendwo erwerbt. Aber warum wird eigentlich diese Finanztransaktionssteuer so befürwortet? Einmal ist natürlich gut, weil dadurch der Staat erhebliche Summen einfach einnimmt. Durch die Bankenabgabe kriegt der Staat so gut wie gar nichts. Durch die Finanztransaktionssteuer würde er wirklich große Mengen an Geld einnehmen. Und dann ist es natürlich Symbolpolitik, denn alle Bürger sind ziemlich genervt von dem, was hier abgelaufen ist, davon, dass Spekulanten sich die Taschen vollgeräumt haben und die Banken überhaupt nichts bezahlen mussten. Und deswegen fordern viele Bürger einfach so eine Steuer, wissen nicht genau darüber Bescheid und Die Politiker wollen diesem Wunsch natürlich nachkommen. Aber was gibt es denn da für Kontrapunkte, die gegen so eine Steuer sprechen würden? Einmal ist es so, dass Banken zu 95%, kann man sagen, mit Wertpapieren im Auftrag von ihren Kunden handeln. Das heißt, wenn ihr zur Bank geht, könnt ihr denen sagen, hey, handelt mal ein bisschen mit Aktien und holt da so viel wie möglich für mich raus. Und wenn jetzt diese Finanztransaktionssteuer eingeführt wird, dann wird einfach diese Steuer auf euch abgelegt. Das heißt, ihr müsst dann ein bisschen mehr bezahlen, damit die Bank euch ihren Dienst erfüllt. Das heißt, die Banken müssen da eigentlich gar nicht viel bezahlen. Die betreiben zwar auch etwas Einzelhandel, ungefähr 5%, und handeln selbst etwas mit Wertpapieren, aber diese 5% sind nichts gegen die 95%, die wir im Endeffekt schultern müssen. Dann ist es so, dass viele sagen, der Markt würde durch diese Finanztransaktionssteuer nicht mehr so volatil sein. Denn momentan ist es ja so, dass der Markt total am Schwanken ist. Die Kurse gehen hoch und runter, er ist unberechenbar. Und da wurde ein Experiment bzw. einfach eine Untersuchung gemacht und man hat Handelsplätze mit Finanztransaktionssteuer und welche ohne verglichen. Und es ist einfach rausgekommen, dass sogar das Gegenteil der Fall ist. Desto höher diese Finanztransaktionssteuer ist, desto volatiler und schwankungsfreudiger ist der Markt. Das heißt, das bringt auch schon mal gar nichts. Und last but not least ist es so, dass unsere Unternehmen versuchen, sich Kapital zu beschaffen, indem sie Aktien emittieren. Wenn jetzt diese Aktien weniger gekauft werden, und das wird der Fall sein, denn natürlich wird weniger gekauft, wenn eine Steuer darauf erhoben wird, dann kriegen unsere deutschen Unternehmen beispielsweise weniger Kapital. Sie können schwieriger Investitionen tätigen, irgendwelche Produkte und Neuigkeiten einkaufen. Und das wirkt sich im Endeffekt natürlich auch auf uns bzw. auf die Arbeiter in dem Unternehmen aus. Also im schlimmsten Fall kann das zu Entlassungen oder zu Gehaltskürzungen führen, wenn nämlich die Aktien von dem Unternehmen nicht mehr so oft gekauft werden. Sie werden natürlich noch gekauft werden, aber einfach weniger durch diese Steuer, und dadurch kriegt das Unternehmen effektiv weniger Geld. Das heißt, zusammenfassend kann man sagen, eigentlich ist es etwas unverständlich, warum 80% der Bevölkerung in Deutschland für die Finanztransaktionssteuer ist, und es gäbe sicher bessere Alternativen, zum Beispiel eine höhere und eine effektive Bankenabgabe, die hätte nicht alle Nachteile, die ich jetzt gerade aufgezählt habe. Ja, ich gehe ein bisschen Zeitung lesen oder was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Finanztransaktionssteuer für Dummies, dargebracht von Kevin. Ich weiß nicht, ob dir das gefallen hat, aber klingt interessant. Ja, ich fand es eigentlich eher lustig, weil also so einen richtigen eigenen Standpunkt von ihm konnte man eigentlich nicht so gut erkennen. Das war so wie ein bisschen einige Volkswirtschaftsbücher gelesen, und dann gibt er das wieder, was da drin steht. Aber ich musste schon ab und zu grinsen, und er hat natürlich auch total richtige Sachen gesagt, ne? Zum Beispiel, alles was steigt, fällt auch wieder. Alles geht rauf und runter, und das letzte Beispiel haben wir jetzt hier in Spanien wieder, ne? Nach diesem EU-Gipfel in Brüssel, was ist raufgegangen? Die Börse macht einen Satz, 5% nach oben, ne? Seit 2 Jahren nicht mehr vorgekommen. Und die gefürchtete Risikoprämie fällt. Sie fällt um, weiß nicht mehr, fast ein Zinsprozentsatz. Und das Schlimme ist nur, dass sie jetzt damit auf der gleichen Höhe ist wie vor einer Woche wieder. Ja? Und das kennen wir ja schon. Wir haben vorher gesagt, jetzt wurde wieder mal der Euro gerettet zum x-ten Male. Und der wurde ja schon so oft gerettet und dann immer gab es eine Reaktion von den sogenannten Märkten, von den Spekulanten. Die Märkte waren beruhigt, die Frage ist nur, wie lange? Also normalerweise sind es 2-3 Tage, ja, und dann geht die gleiche Tendenz wieder los, zum Beispiel mit dem Ansteigen der Risikoprämie. Im letzten Fall, vor 10 Tagen, waren es genau am Montagvormittag 2 oder 3 Stunden, wo sich die Sache beruhigt hatte und dann ging es wieder los. Jetzt ist die Frage, wie lange dauert es diesmal, bis es wieder losgeht, aber dass es wieder losgeht, ist keine Frage, ne? Und das fundamentale Problem ist eben, seit der Schaffung der Eurozone, seit über 10 Jahren jetzt, ne, das fundamentale Problem ist, es gibt zwar eine Währung, den Euro, aber inzwischen 17 Länder, aber von diesen 17 Ländern macht jeder eben seine eigene egoistische Wirtschafts- und Finanzpolitik. Ne? Und die Idee war eben damals, wo der Euro geschaffen wurde, ja, das wird dann schon irgendwie wieder zusammenlaufen und sich ausgleichen. Ne? Aber genau eben das Gegenteil ist jetzt passiert. Die Länder machen sich untereinander weiter Konkurrenz. Die Unterschiede werden immer größer. Also ganz klares Beispiel, nehmen wir die Extreme Deutschland und Griechenland. Exportüberschüsse auf der einen Seite und ein brutales Defizit im Süden von Europa. Aber nicht nur Staatsdefizit, sondern auch Handelsbilanzdefizit. Und jetzt zeigt sich eben überdeutlich, dass wieder einmal die offizielle Ideologie da mit dem Arsch im Freien steht, ne? Wo sie uns immer sagen, alle gewinnen mit jeder Maßnahme, die wir beschließen. Alle gewinnen. Es gibt keine Verlierer und Gewinner. Lüge. Ja? Jetzt haben wir die Krise, jetzt wie immer zeigt sich's. Ne? Das ist wie bei den Banken. Ne? Der Kunde macht eine Einlage, kriegt sogar Zins, aber die Bank gewinnt auch. Ne? Wie ich bei jeder Firma. Ne? Der Unternehmer macht mehr Gewinn und dann logischerweise macht der Arbeiter, bekommt dann mehr Lohn. Allen geht's besser. Immer den Reichen geht's besser und den Armen geht's auch besser. Das wird uns jeden Tag in den Kopf gebimst. Ne? Und das ist so ein Schwachsinn, ein offensichtlicher Schwachsinn. Also das wäre, wie wenn beim Fußball jetzt zum Beispiel, morgen spielt Italien gegen Spanien, wenn jetzt da jetzt vor dem Spiel die FIFA und die UEFA hergehen würden und sagen, morgen werden beide gewinnen, ja, da würde jeder sofort sagen, ja, spinnen die denn? Nur bei diesen anderen Beispielen, da passiert es nicht. Ne? In jedem anderen Zusammenhang wird uns diese gleiche Lüge immer wieder neu aufgetischt. Und leider, die meisten fallen immer wieder drauf rein. Und die Folge von dieser systematischen Verblödung, ne, der wir jeden Tag ausgesetzt sind, durch die Medien, durch das Geschwätz der Politiker. Aber es beginnt schon in der Schule, an den Universitäten. Ne? Und dabei ist es doch so simpel zu verstehen. Wenn der eine gewinnt, verliert der andere. Gewinnt der Unternehmer, weil er dem Arbeiter vorenthält, was ihm zusteht. Der Kunde wird betrogen und die Bank erhöht dadurch ihre Gewinne. Deutschland exportiert und finanziert zum Beispiel Waffen, die Griechenland überhaupt nicht braucht. Und das Resultat, Griechenland hat ein Riesendefizit. Ganz einfach zu verstehen. Die Reichen werden reicher, weil die Armen immer ärmer werden. Und umgekehrt, die Armen werden immer ärmer, weil die Reichen immer reicher werden. Jetzt sagen Sie nicht, es ist schon wieder Dienstag. Sind Sie auch so beruhigt, dass sich unsere eiserne Kanzlerin in Europa mit ihrem Fiskalpakt durchgesetzt hat? Was soll jetzt noch passieren? Europa bekommt eine Schuldenbremse und damit wird alles gut. Was bremst so eine Schuldenbremse eigentlich? Die Schulden? Nach der Logik müsste eine Handbremse ja die Hand bremsen. Nein, die Schuldenbremse soll gar nichts bremsen. Sie soll etwas beschleunigen. Und zwar das Wachstum. Wir beschleunigen das Wachstum in Europa durch eine Vollbremsung. Das Ganze ist noch bescheuerter, als es klingt. Aber keine Sorge, es ist ja in Wirklichkeit kein Fiskal, sondern ein Fiktivpakt. Die Euro-Länder haben der Merkel doch nur versprochen, dass sie weniger Schulden machen werden, weil Mutti sonst den Rettungsschirm nicht aufgespannt hätte. Den Fiskalpakt, den ein Radiomoderator in einer schönen freudschen Fehlleistung völlig korrekt als Fispalkakt bezeichnete, muss man sich so vorstellen, als wenn einem ein Alkoholiker verspricht, nie wieder etwas zu trinken, nur damit man ihm etwas zu essen gibt. Es wäre ja auch das Ende des Kapitalismus, wenn die Länder eines Tages tatsächlich keine Schulden mehr machen oder gar ihre alten Schulden zurückzahlen würden. Wovon sollen die Kapitalisten, also die Anleger, denn dann leben? Und Anleger sind ja auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie eine Riester-Rente oder eine Lebensversicherung haben. Um die Garantieverzinsung nicht zu gefährden, müssen die Versicherungen in Deutschland nämlich 90% der Gelder in sicheren Staatsanleihen anlegen. Haben Sie sich schon mal gefragt, wo die Versicherungen denn die Milliarden, die die Deutschen sich jedes Jahr für ihre kapitalgedeckte Altersversorgung vom Munde absparen, demnächst noch anlegen sollen, wenn die Euro-Staaten tatsächlich keine Schulden mehr machen? Fragen Sie besser nicht. Das ist ja auch das Schöne am Kapitalismus. Es ist unsere neue Religion. Und eine Religion muss man nicht begreifen. Man muss nur dran glauben. Der Kapitalismus ist so organisiert, dass die einen dran verdienen dürfen und die anderen dran glauben müssen. Dran glauben müssen die, die mit ihrer Arbeit das Geld verdienen, das hinterher denen gehört, die es nicht verdient haben. Deshalb rettet die EZB jetzt auch nicht die Griechen oder die Portugiesen, sondern die Banken. 500 Milliarden Euro hat die EZB über den Banken ausgeschüttet. Wie titelte eine Zeitung, Europa ertrinkt in Geld. Aber keine Sorge, die Griechen sitzen trotzdem auf dem Trockenen. Die sind durch den Rettungsschirm vor dem Geldregen der EZB geschützt. Bis neulich. Es ist Samstag, der 30. Juni 2012, Niemandsland, die Katastrophen und kommentierten Meldungen. Die erste Meldung kommt aus Spanien, Madrid. Einen Tag nach seinem Hilfsantrag muss Spanien deutlich höhere Zinsen für Staatsanleihen in Kauf nehmen. Für 3 Monate laufende Papiere verdreifachen sich die Renditen nahezu, die für 6-monatige Papiere verdoppelten sich fast. Madrid nahm bei der Auktion am Dienstag mit 3,1 Milliarden Euro etwas mehr Geld bzw. Schulden auf als geplant. Die Nachfrage war weiterhin groß. Die höheren Zinsen sind ein Zeichen dafür, dass die Anleger Angst haben, die Regierung in Madrid könnte sich trotz der internationalen Gelder mit der Unterstützung des Bankensektors überheben. Bei der Auktion am Dienstag musste das Land für die Kredite mit einer Laufzeit von 3 Monaten 2,36% Zinsen akzeptieren. Bei der vorangegangenen Auktion derartiger Papiere am 22. Mai waren es noch 0,85%. 6-monatige Anleihen kosteten gegenüber den bei der Auktion Ende Mai geforderten 1,7% jetzt 3,24%. Die prekäre Lage der spanischen Banken wurde am Montag erneut offensichtlich, als die Ratingagentur Moody's die Bonität von 28 spanischen Geldhäusern herabstufte. Berlin. Der wirtschaftliche Aufschwung geht an immer mehr Menschen vorbei. Immer mehr Erwerbstätige können nicht von ihrer Arbeit leben, immer mehr benötigen einen Zuschuss vom Staat. Wie eine aktuelle Studie des Deutschen Gewerkschaftsbundes DGB belegt, stieg die Zahl der Haushalte mit mindestens einem erwerbstätigen Hartz-IV-Bezieher von 2007 bis 2010 in den ostdeutschen Bundesländern um 11 und in den westdeutschen um 14%. In den alten Ländern waren Ende 2011 durchschnittlich fast 29% der Hartz-IV-Bezieher zwischen 15 und 64 Jahren erwerbstätig und nahezu ein Drittel in den neuen Ländern. In Brandenburg, Sachsen und Thüringen stellten die arbeitenden Hartz-IV-Bezieher sogar mehr als ein Drittel aller erwerbsfähigen Hilfsempfänger. Lediglich in Mecklenburg-Vorpommern sank ihr Anteil minimal um 0,4%. Berlin entwickelte sich mit einem Anstieg um ein Viertel zur Hauptstadt der sogenannten Aufstocker. Das heißt, die Leute bekommen Arbeit, die Leute arbeiten und bekommen gleichzeitig einen Zuschuss, weil das Geld, für das sie arbeiten, zum Leben nicht reicht. In Nordrhein-Westfalen kamen 18,5% hinzu, in Bremen 16,5%, in Hessen 15,3% und in Hamburg 15,2%. Das nennt man natürlich auch subventionierte Lohnpolitik für die Unternehmen. Hartz IV ist keinesfalls nur ein Fürsorgesystem für hilfsbedürftige Arbeitslose, sondern in starkem Maße auch für Erwerbstätige, die von ihrem Arbeitseinkommen allein nicht leben können, so DGB-Arbeitsmarktexperte Dr. Wilhelm Adami, der die Studie erarbeitet hat. Laut Adami arbeiteten 331.000 Aufstocker im Jahr 2010 in Vollzeit. Andererseits vergebe zum Beispiel der Einzelhandel vielerorts nur noch Teilzeitstellen, die zudem oft befristet seien. Auch das trägt laut DGB dazu bei, dass es immer mehr Aufstocker gibt. Der Arbeitsökonom Hilmar Schneider vom Forschungsinstitut für Zukunft der Arbeit, IZA, äußerte Unverständnis dafür, dass viele Vollzeitbeschäftigte auf Hartz IV angewiesen sind. Eigentlich müssen die Menschen aus dem Hartz IV-System herauskommen, wenn sie einen Job finden. Es sei denn, es werden sittenwidrige Löhne gezahlt, zitierten mehrere Medien Schneider. Die hohe Zahl der Vollzeitaufstocker könne ein Hinweis dafür sein, dass die Jobcenter immer mehr Druck auf Hartz-IV-Bezieher ausüben, jede noch so schlecht bezahlte Arbeit anzunehmen. Mit über 6 Milliarden Euro standen die Steuerzahler laut DGB im Jahr 2010 für das Lohndumping gerade. Allein zur Sicherung des Existenzminimums von Haushalten mit sozialversichert Beschäftigten mussten rund 4 Milliarden Euro an aufstockenden Leistungen aus Steuermitteln gezahlt werden. Für Leistungen für Unterkunft und Heizung gut 2,2 Milliarden. Mit einem Mindestlohn von 8,50 Euro könnten insbesondere die Kommunen mit ausgeprägtem Niedriglohnsektor entlastet werden, rät DGB-Arbeitsmarktexperte Adami. Die Bundesregierung begünstigt mit ihrer Politik Arbeitgeber, die Dumpinglöhne zahlen und Hartz IV als Kombilohnmodell missbrauchen, kritisierte der arbeitsmarktpolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, Sabine Zimmermann, Sprecherin natürlich, am Montag. CDU, CSU und FDP stellen sich damit gegen die Bevölkerungsmehrheit, die einen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn will. Ohne einen arbeitsmarktpolitischen Kurswechsel, der ein Verbot von Leiharbeit und die Umwandlung von Minijobs in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse beinhalte, werden wir weiter mit diesem Problem zu kämpfen haben, so Zimmermann. Das sei bitter für den Einzelnen und teuer für die Gesellschaft. Berlin. Thema Unterstützung von Diktaturen. Die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ, unterstützt das Waffentraining für Sicherheitskräfte des saudi-arabischen Regimes. Die GIZ setzt vornehmlich im Auftrag des Entwicklungsministeriums Projekte um. Aber GIZ-Übersetzer dolmetschen auch das in Kursen gesprochene Wort, wenn Bundespolizisten saudische Grenzschüler in der Handhabung von Schusswaffen unterweisen, so ein Sprecher des Bundesinnenministeriums BMI. Seit 2009 bilden Bundespolizisten die Saudis aus. Nach Angaben des BMI trainieren sie nicht nur Durchsuchungen von Personen, sondern auch den Umgang mit Langwaffen, das heißt mit Gewehren. Deutsche Beamte schulen ihre Kollegen, nachdem Saudi-Arabien beim Rüstungshersteller EADS Überwachungstechnik im Wert von mehreren Milliarden Euro zur Grenzsicherung bestellt hat. Der Abgeordnete Niema Movasat von Die Linke, Mitglied im Entwicklungsausschuss des Bundestages, befürchtet, die mit Hilfe der GIZ ausgebildeten Soldaten könnten gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt werden. Die entwicklungspolitische Sprecherin der Grünen, Ute Kutzi, fordert, die direkte Beteiligung an der Ausbildung von Grenzsoldaten eines menschenrechtsverachtenden Regimes muss eingestellt werden. Das Ministerium von Entwicklungsminister Dirk Niebel wollte nicht Stellung nehmen und verwies an die GIZ, die erklärte, sie könne hierzu nichts sagen. Im März 2011 schickte das saudische Königshaus Truppen ins Nachbarland Bahrain und half dem dortigen Regime, seine Macht mit einem blutigen Massaker gegen Oppositionsproteste zu sichern. Berlin. Lernen von den Alten. Fast jeder zweite Lehrer in Deutschland hat seinen 50. Geburtstag bereits hinter sich. Für Lehramtsstudenten ein Grund zur Freude. Ihr Einsatz im Klassenzimmer dürfte vor allem an den Schulen in Berlin bald dringend nötig sein. Dort bewegen sich 56,4% der Lehrerschaft in Richtung Ruhestand. Junge Lehrer gibt es vor allem in Ostdeutschland. In Sachsen sind nur noch 33,1% der Schulpädagogen älter als 50 Jahre, in Sachsen-Anhalt sind es 34,4%. Thema Korruption. Ein Scheck für den Präsidenten. Berlin. Es geht um die Korruption unserer Staatsoberhäupter. Wir hatten letzte Woche berichtet, dass Deutschland mit ihren Bundespräsidenten wenig Glück hat. Korruption und falsche Aussagen führen diese Leute immer wieder aufs Glatteis. Als Staatsoberhaupt erhielt Christian Wulff, zurückgetreten, den Leo-Baeck-Preis. Die 10.000 Euro Preisgeld ließ er seinem Privatkonto gutschreiben und jetzt hat er sie noch schnell gespendet, nachdem die Staatsanwaltschaft ein Verfahren gegen diesen Mann eröffnet hat. Dabei hieß es in der Laudatio so toll, die Menschen hätten ein Gefühl dafür, dass wir durch sie glaubwürdig und würdig vertreten werden. So pries ein gewisser Dieter Graumann, das ist der Präsident des Zentralrats der Juden, den Preisträger. Wer Zustimmungsraten von über 80% bekommt, der muss doch einiges richtig machen. Tja, Wulff war gerührt, Leo Baeck, geistiges Oberhaupt der deutschen Juden im Dritten Reich, stehe für eine jahrtausende alte jüdische Kultur, die ein prägender Teil unserer Kultur in Deutschland war, sei und bleibe, dankte der Bundespräsident. Die Auszeichnung sei für ihn ein wahrhaft großes Geschenk. Nun hat er aber etwas falsch verstanden. Die Auszeichnung bestand in 10.000 Euro, die er sich flugs auf sein Privatkonto hat gutschreiben lassen. Dabei ist es abgemachte Sache, dass Geldgeschenke und Sachgeschenke, die ein Staatsoberhaupt in Deutschland bekommt, immer gespendet werden bzw. immer der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden. Christian Wulff war da eine Ausnahme. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen ihn wegen Vorteilsnahme im Amt. Berlin, in Krisenzeiten gibt es natürlich auch Krisenjobs, Krisengeschäfte, es wird alles billiger, es gibt Billigjobs, es gibt Billigprodukte, es gibt eine Expansion der Billigshops in Deutschland. Die Einkaufsstraßen in Deutschland werden zunehmend mit 1-Euro-Shops überzogen. Da kann man diesen ganzen Ramsch aus den asiatischen Plastikfabriken kaufen und sich damit die Wohnungen vollstellen. Derzeit gibt es bundesweit 1634 sogenannte Schnäppchenläden der Handelsketten McGuides, so heißen die, Teddy und Schumm Euroshop. 84 davon allein in Berlin. Marktführer ist die Tengelmann-Tochter Teddy mit 1284 Läden. Teddy eröffnete im Jahr 2004 ihre erste Filiale. Auch in Zukunft sollen pro Jahr europaweit etwa 150 weitere hinzukommen. Naja, die gibt's hier in Barcelona ja auch. Das sind die früheren Todo a 100 Läden, wo man dann vielleicht eine Art Plastiklöffel kaufen konnte, der nach zweimal Essen einem in der Hand zerbrach. Dann gibt es diese Woche im Spiegel von dieser Woche eine sehr interessante Reportage über den sogenannten Journalismus. Da geht es darum, wie die deutschen Medien mit dem neonazistischen Terror der sogenannten NSU umgegangen sind. Der Spiegel räumt ein. Bei der Berichterstattung über die neonazistischen Terrormorde des NSU hat auch die Presse Fehler gemacht. Leichtfertig folgte sie Hinweisen der Ermittler und oft übernahm sie bedenkenlos deren Schlussfolgerungen. Zum Beispiel kommen jetzt immer mehr Beschwerden über demütigende Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft ans Tageslicht. Die finden sich in dicken Aktenordnern, die Frau Barbara John, ich weiß nicht, Werner, ob du die noch kennst, Barbara John, das war damals die Ausländerbeauftragte des Senats, also unser einer noch in Berlin lebte. Diese Barbara John, die arbeitet jetzt als Ombudsfrau der Bundesregierung und kümmert sich um die Hinterbliebenen jener Menschen, die den Mördern der neonazistischen Terrorgruppe NSU in den Jahren 2000 bis 2007 zum Opfer fielen. Jetzt kommt ans Tageslicht, was Polizei und Staatsanwaltschaft da alles so an Spott, Hohn, Schlampereien und falsche Ermittlungen betrieben haben. Vorwürfe über die Arbeit von Zeitungen, Zeitschriften, Fernsehen und Online-Medien, die leichtfertig Verdächtigungen und Mutmaßungen in die Öffentlichkeit trugen. Zitat, ihr habt uns alle schuldig gesprochen, Polizei, Mediengesellschaft, das klagt zum Beispiel Semia Simsek, nachdem die mutmaßlichen Mörder Ende vergangenen Jahres endlich gefunden worden waren. Ihr Vater war nach heutiger Kenntnis das erste Mordopfer der Rechtsterroristen, erschossen am 9. September 2000 an einem Nürnberger Blumenstand. 9 weitere Morde sollten folgen, dazu 2 Bombenanschläge in Köln. Ich weiß nicht, ob sich noch jemand erinnert, aber da hieß es immer, Dönermorde, düstere Parallelwelt, zum Beispiel sogar im Spiegel. Dann in der Frankfurter Allgemeinen hieß es, Dönermörder tötet 8. Opfer. Was ist eigentlich ein Dönermörder? Pfui Teufel. Spur der Dönermörder führt zur Wettmafia. Das war in Spiegel Online. Dann Bild-Zeitung. Schutzgeld. Nach Bildinformationen waren die ersten 6 Opfer in Geschäfte mit einem türkisch-kurdischen Drogenring verwickelt. Das haben die sich alles einfach nur aus den Fingern gesaugt. Dann an die Medien weitergeben, beziehungsweise die Medien selber, um einfach die Spannung dieser Dönermörder in Atem zu halten. Selbst so seriöse Blätter wie die Süddeutsche Zeitung titelten, der Grieche Theodoros Bulgaris, der am Mittwochabend durch mehrere Kopfschüsse getötet wurde, ist das 7. Opfer einer bundesweiten Mordserie, die ins Drogenmilieu verwies. Unser einer hat natürlich damals schon gedacht, mein Gott, das können auch Neonazis sein oder das sind vielleicht Neonazis, aber diese Spur wurde niemals verfolgt. Bis die Neonazis sich praktisch selber auf die Straße gestellt haben, haben laut geschrien, wir sind Neonazis, wir haben es getan. Erst dann haben sich auch Behörden und Medien darauf eingelassen, dass das doch wohl so gewesen sein muss. Neonazi-Terroristen, die Hätschelkinder eigentlich einer Presse, die so gerne einen kleinen Linken, der mal einen Molotow-Cocktail geworfen hat, als Terrorbestie hinstellt, aber Neonazis, die seit Jahren morden, werden natürlich auch sehr gerne ausgeblendet. Werfen wir einen Blick auf die Internetseiten der deutschen Tageszeitungen. Da habe ich gerade mal die Taz geöffnet. Unter taz.de sieht man ein Foto direkt von Herrn Jürgen Trittin. Historischer Tag mit Hindernissen. Bundestag steht hinter ESM. Mit einem Mammutprogramm berät der Bundestag 2 europäische Großprojekte. Doch die Beschlüsse des Brüsseler Gipfels überstrahlen die Debatte. Dann haben wir Werbeclip der UEFA, Gehirnwäsche bei 90 Grad. Nach wippenden Brüsten kommt Ottmar Hitzfeld, nervtötender Indie-Rock, will uns Gehirn waschen und am Ende heißt es Respekt, wie die UEFA sich reinwaschen will. Da geht es wahrscheinlich um diese ganzen Geschichten mit der Ukraine, denen man so brutale Menschenrechtsverletzungen vorwirft, die hier niemals begangen werden könnten in unserem freien, aller freien, freiesten Systeme. Dann bringt die Taz sehr viel Meinung auf der ersten Seite, sehr viel Meinung über zum Beispiel Algeriens Unabhängigkeitskrieg, die Asche meines Vaters, Twitter schreibt Tariq Amir über das historische Ereignis. Dann Sonntagsgespräch mit Rainer Hess. Rainer Hess, einer der mächtigsten Männer im deutschen Gesundheitssystem, geht in den Ruhestand. Er kritisiert Politik und Pharmaindustrie für unanständige Einflussnahme. Haha, wer hätte das gedacht? Wir wissen das natürlich. Dann Pantherpreis nominiert 2012. Menschen mobilisieren. Johannes Wolf will mit gebrauchten Fahrrädern aus Deutschland Menschen in Sambia und Namibia helfen und auch selbst etwas von der Welt sehen. Dann bringt die Taz uns wie immer ein Fotovideo. Die Serie heißt Berlin folgen. Da sieht man immer einen Menschen, der in Berlin lebt und arbeitet. Heute handelt es sich um Jürgen Rademacher. Das Auslaufmodell, das Crowdfunding für unsere Serie Berlin folgen war erfolgreich. Jetzt können wir die 100 Berlin folgen voll machen. Vielen Dank für die Unterstützung. Wir hören einfach mal rein in dieses Porträt über einen Berliner Menschen, Jürgen Rademacher, das Auslaufmodell in der Taz. Berlin folgen, Taz. Nee, wir haben Probleme mit dem Video. Das lädt nicht richtig. Das riecht nach Druckfarbe, das riecht nach Öl, das riecht nach Papier, teilweise nach angebranntem Papier, wenn manchmal Hülsen auslaufen. Den Geruch der Druckerei, den mache ich komischerweise schon. Gut, wir müssen uns da ausblenden. Das hat leider nicht geklappt. Jetzt sagen Sie nicht, es ist wieder Dienstag. Jetzt sind kommt der Peace-Boss, so den wollen wir auch nicht. Gut, meine Damen und Herren, kommen wir zur Internetseite der Tagesschau.de. Da sieht man direkt das Foto der Krawattenträger und Herrschaften in Brüssel. Deutschland sagt Ja zu Euro-Verträgen. Nach dem Bundestag hat auch der Bundesrat den Fiskalpakt und den dauerhaften Euro-Rettungsschirm ESM gebilligt. Und zwar jeweils mit einer Zweidrittelmehrheit. Hören wir mal kurz rein in das aktuelle Tagesgeschehen. Wir haben hier das Video, die Tagesschau in 100 Sekunden. Hören wir da mal rein. Vielleicht will Werner da den einen oder anderen Kommentar zu machen. Die Tagesschau. Ja. Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Fiskalpakt und Euro-Rettungsschirm ESM beschlossen. Beide Vorhaben erhielten im Bundestag und Bundesrat jeweils eine Zweidrittelmehrheit. Die Ja-Stimmen im Bundestag kamen von Union, SPD, FDP und Grünen. Allerdings verfehlte Merkels schwarz-gelbe Regierungskoalition dort eine eigene Mehrheit. Klagen gegen Fiskalpakt und ESM beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Die Linksfraktion und andere Kläger wollen die Verträge stoppen lassen. Ihrer Ansicht nach verstoßen sie gegen das Demokratieprinzip. Bis zu einer Entscheidung des Gerichts sollen die Gesetze nicht unterzeichnet werden. Syrien-Konferenz in Genf. Der UN-Sondervermittler Annan will den fünfständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats einen neuen Plan vorstellen. Danach soll in Syrien vorübergehend eine Regierung gebildet werden, in der auch die Opposition vertreten ist. Morsi legt heute offiziell Amtseid ab. Der ehemalige Funktionär der Muslimbruderschaft war aus der Stichwahl um das Präsidentenamt in Ägypten vor zwei Wochen als Sieger hervorgegangen. Morsi ist der erste frei gewählte Präsident seines Landes und zugleich der erste Zivilist im höchsten Staatsamt. Obama besucht Waldbrandregion von Colorado. Der US-Präsident versprach Feuerwehrmännern und Anwohnern Bundeshilfen. Die Zerstörung sei enorm, sagte er. Es sind die schlimmsten Waldbrände in der Geschichte des US-Bundesstaates. Mindestens zwei Menschen starben, mehr als 30.000 mussten aus ihren Häusern fliehen. Die Wetteraussichten, heute Vormittag im Osten kräftige Schauer und Gewitter, sonst erst viel Sonne, im Tagesverlauf auch Gewitter, lokal sind Unwetter möglich, im Nordwesten ruhiger und freundlicher, Höchstwerte 20 bis 34 Grad. Ja, also Waldbrände in den USA, hier in Europa brennt das europäische Kartenhaus. Und das waren jetzt natürlich, was du da gerade noch gemacht hast, die allerletzten Nachrichten. Aber die wichtigste Nachricht eigentlich war eben doch dieses Spiel Italien gegen Deutschland. Ne? Und jetzt ist die meine Haltung dazu ist ja bekannt. Ne? Ich halte es schon für eine reine Frage der geistigen, mentalen Gesundheit gegen sein eigenes Land zu sein. Ich als Deutscher bin da natürlich gegen Deutschland. Aber gut, warum ist das passiert, diese Katastrophe? Wenn man da Stefan Effenberg fragen würde, der ja mal in Italien gespielt hat, der hat damals schon gesagt, hier in Italien stehen schon zum Mittagessen Wein und Bier auf dem Tisch, nach dem Motto, wenn du zwei Bälle siehst, dann triffst du wenigstens ein. Also das wäre vielleicht eine Erklärung für den Sieg von Italien über Deutschland. Und eine andere Erklärung hat Arsène Wenger, der sagt, die deutsche Elf ist wie ein Dieselmotor, der seine Zeit braucht, um auf Touren zu kommen. Jetzt waren in dem Fall offenbar 90 Minuten nicht genug, um auf Touren zu kommen. Ja, vielleicht auch beide Gründe zusammen. Die Konsequenz davon ist jetzt, dass zwei von den PIX-Staaten, nämlich Spanien und Italien, dann am Sonntagmorgen aufeinandertreffen. Jetzt, Deutschland spielt nicht mit, da könnte es mir ja egal sein. Welche Argumente könnte es da geben, für die eine oder für die andere Mannschaft zu sein? Weil man muss ja für jemand sein, sonst kann man sich kein Spiel angucken. Es macht einfach weniger Spaß. Ein rationales Argument, was mir einfallen würde, ich bin für Spanien, weil wenn die Spanier gewinnen, dann werden nur 45 Millionen verrückt und wenn Italien gewinnt, werden mehr, nämlich 55 Millionen verrückt. Aber ich bin in dem Fall, springe ich über meinen Schatten und sage, die Spanier sollten trotzdem verlieren, eben weil ich auch die Schnauze voll habe von dieser Nationalscheiße, genauso wie in Deutschland. Ne? Und es ist einfach nicht so, was immer verbreitet wird, ne? Dieses ja nur so Konsum- und Unterhaltungsnationalismus, das ist doch harmlos und so freundlich und sympathisch. Aber es ist halt so, ne? Wenn die Leute überall sich ihre Nationalfahnen ins Gesicht schmieren oder aufs Auto kleben oder die Fahne irgendwo an ihre Wohnung oder vom Balkon runterhängen lassen, die kommt ja nicht weg, die bleibt ja da hängen, ne? Und dann nachher die Fahne, genauso wie niemand seine deutschen Fähnchen da vom Auto dann wieder abkratzen wird, die da hingepappt haben. Und dann, oder stelle ich mir vor, wenn die Leute dann eben eine Fahne vom Balkon hängen, dann haben sie Angst, blöd angeguckt zu werden, die das nicht tun, und hängen sie dann auch raus. Also so fängt es eben an. Und mir ist klar, dass die Leute, die das machen, dass es keine Nazis oder Faschisten sind, die große Mehrheit davon. Ne? Aber was sind das für Leute? Das sind Leute eben hauptsächlich aus der Mittel- und Unterschicht, die eben sich nicht mehr zurechtfinden, die nicht mehr wissen, wer sie sind, was ihr Status ist, ne? Diese Drohung, die die Zukunft bedeutet. Und dann muss man sich mit irgendwas identifizieren, dann hält man sich an diese Nationalhymne, Nationalflagge und was auch immer. Und dann sucht man dieses Wir-Gefühl, ja. Und wenn die Krise dann weitergeht und die Sache noch mehr verschärft, was ja anzusehen ist, ne, dann werden sie sich bei den richtigen Faschisten sehr aufgehoben fühlen. Also ich persönlich, ich halte es lieber wie Wolfgang Schäuble. Der hat gesagt, an meinen Rollstuhl mache ich keine Deutschlandflagge, weil der Berliner Innensenator gesagt hat, Polizeifahrzeuge sollten keine Fahnen haben. Ja, ich bin für den Fußball. Ich halte meistens immer eigentlich zu der Mannschaft, wo ich weiß, die spielen den besseren Fußball. Das ist Spanien und das ist eigentlich das Kriterium, dass Fußballfans meiner Meinung nach haben sollten. Sie gehen mit dem Fußball. Der ganze Rest ist alles dasselbe. Ob Barca oder deutsche Nationalmannschaft, ob Spanien oder Katar, das ist für mich alles derselbe kapitalistische Sumpf, der da verbreitet wird. Das ist klar. Gut, wir haben noch ein letztes Medium, wo wir einen Blick drauf werfen möchten. Das ist die Tageszeitung Junge Welt. Die kommt natürlich mit der großen Bankenrettungspaketanalyse, die wir vorhin auch verlesen haben. Das war übrigens ein Artikel von Herrn Klaus Fischer. Die Bank gewinnt. Meiner Meinung nach eine gute Analyse, toll dargestellt und toll geschildert. Dann gibt es weiter Berichterstattung über Polizeigewalt, verbrannt in Polizeigewahrsam. Die Mutter von Uri Jallu war als Prozessbeobachterin am Magdeburger Landgericht. Ein längerer Artikel zum Thema Polizeigewalt in Deutschland, Menschenrechtsverletzungen in unserer schönen europäischen Demokratiewelt. Dann gibt es einen Artikel von Wolfgang Kalleck, der schreibt über 10 Jahre internationaler Strafgerichtshof in Den Haag, Fortschritt oder Stagnation. Zum Thema Strafgerichtshof in Den Haag haben wir im Niemandsland ja schon sehr oft unsere Meinung gesagt und auch klargestellt. Jawohl, man soll internationale Verbrecher, Mörder aus Folterregimen bestrafen. Aber was die NATO macht, ist nur einige und nur manchmal. Die eigenen Mörder, die hält man in Ehren, die bekommen Gelder, Villen, die bekommen Luxus, die bekommen sogar Medaillen wie Henry Kissinger, die werden ausgezeichnet. Während die Mörder von Regimen, die man nicht unter Kontrolle hat, die werden natürlich gerne vor den internationalen Gerichtshof gezerrt. So sieht's leider aus. Solange das der Fall ist, können wir solche internationalen Gerichtshöfe eigentlich mit einer gemischten Verachtung bestrafen. Weil das ist Heuchelei, wenn man nur die wenigen Verbrecher unserer Feinde vor den Gerichtshof zerrt und die eigenen in Ehren und Würde hält, dann ist das nichts anderes als gespaltene Zunge. Heuchelei. Sieg im Fußball, Teilerfolg gegen von BRD favorisierte Kürzungsauflagen. EU-Gipfel lässt auf Druck Roms künftig direkte Bankenunterstützung zu. Das heißt, Rom hat durch den Fußballsieg die Klappe weiter aufgekriegt. Merkel hat sich erschrocken und hat danach gegeben. So ungefähr könnte man das interpretieren. Gut, zum Schluss noch ein Lied. Noch einmal das Eingangslied. Und damit beenden wir diesen Katastrophenblock, weil wir heute hier Besuch im Studio haben. Und dem werden wir gleich einen großen Teil des Restes dieser Niemandsland-Sendung widmen. Schade, wie kann das passieren? Das ist das Lied, das wir Give Me Hope, Joachim Löw, jetzt wirklich ans Herz legen. Jo, schade. Schade, schade, schade. Einfach nicht gereicht. Toten Hosen. Schade, scheiße, wie konnte sowas denn passieren? Aber wir kommen zurück, um uns zu revanchieren. Das ist Fußballkultur, das ist Fortuna Düsseldorf, die sind ja aufgestiegen. Das heißt, sie sind wieder da. Und heute Besuch im Studio. Guten Morgen, hallo. Moin, ich bin Jochen Oppermann und ich bin auf Besuch eigentlich hier und freue mich, dass ich hier sein kann. Ja, ich freue mich auch, dass du gekommen bist. Klasse, herzlich willkommen, herzlichen Glückwunsch. Danke, danke, danke. Ist ja Quatsch, herzlich willkommen. Jochen, man hat mir erzählt, dass du auch in einem Stadtmagazin in Hamburg mitarbeitest. Genau, das... Wenn du uns mal den Namen sagst, dann hole ich das rein und dann gucken wir genau, auch mal. Genau, es nennt sich Stadtlich Magazin, Stadtlich mit Doppel-H für Hamburg. Und das ist ein Projekt, was eigenfinanziert ist. Also alle arbeiten ehrenamtlich daran. Es ist ein sehr großes Magazin, ist gedruckt, ist ein Printmagazin im nordischen Halbformat, hat eine Auflage von 20.000 Stück, besticht durch sehr kreatives Design, eine große Fotostrecke, die da drin ist. Und inhaltlich geht es einerseits um Stadtplanung, um Kulisse, also was in Hamburg an kulturellen Veranstaltungen los ist. Und so werden da unterschiedliche Themen bearbeitet. Also stattlich mit hinten mit Doppel-H. Ah, hinten mit Doppel-H. Genau, stattlich einfach, wie die Stadt, gut. Und dann ja. minusmagazin.de. Stattlich, stattlich, wenn ich schreibe stattlich.de, komme ich da rein direkt? Oder? Nee, ich glaube stattlich-magazin.de. Ein Wort, ja? Minusmagazin. Und oder sonst einfach googeln. Stattlich mit 2T oder mit DT? Nee, mit DT, richtig. Ah, ja. Also... Das ist halt so eine Mischung einfach. Wenn ihr mal interne Probleme kriegt und es gibt Spaltungen so, dann die Neuen, die können sich dann stattlich mit 2T schreiben. Ne? Ja, also es ist ja immer noch so ein bisschen der Gedanke, dass wir vielleicht irgendwann mal expandieren können, so wie es im Moment aussieht, was man an Kulturförderung bekommen kann, vor allen Dingen in Hamburg, sieht das eher nicht so danach aus. Ich muss aber sagen, wir hatten sehr, sehr viel Glück. Also wir haben jetzt die 7. Ausgabe gerade veröffentlicht. Also wir erscheinen quartalsweise mit dem Magazin. Und wir haben quasi eine Nuller-Ausgabe gemacht, die wir komplett selbst finanziert haben. Natürlich nur eine kleine Auflage. Haben dann aber das Glück gehabt, von der Medienstiftung Hamburg-Schleswig-Holstein eine Förderung zu bekommen, obwohl Printmagazine nicht mehr gefördert werden. Und also das war ein einmaliges Ding. Das war in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion, wurden da die Dokumente noch in die Post geworfen, aber es hat irgendwie geklappt. Und welche andere gibt's da noch? Also wem macht ihr da Konkurrenz? Anderen Magazinen? Da gibt's auch sicher welche, die auch wöchentlich rauskommen, oder? Ja, ganz groß ist natürlich die Szene Hamburg zum Beispiel. Da haben wir uns ganz klar positioniert, dass wir da keine Konkurrenz sein wollen, weil dieses Thema ist abgegrast. Dadurch, dass wir auch quartalsweise erscheinen, haben wir keinen Programm-Terminplaner da drin. Also das sind eher längerfristige Sachen, also längere Ausstellungen, die laufen. Und dass man halt dass das Heft eben auch aktuell bleibt, einfach im Laden. Und also meine Aufgabe dabei ist, ich bin halt ein festes Mitglied der Redaktion, bin eigentlich seit Anfang an dabei und betreue den Filmbereich da drin. Also ich habe meinen größeren Artikel über Filmfestivals in Hamburg geschrieben, vom Surf-Filmfestival übers natürlich Filmfest Hamburg, was jetzt das größte ist, aber natürlich auch dann die kleinen Hamburger Filmfeste, wo die Independent-Filme laufen, oder das Japan-Filmfestival in Hamburg. Und ja, so kann ich da meinen Teil dazu beitragen. Gut. Kriegt das noch hin mit der Website oder soll ich nochmal unterstützen? Ja, du kannst gleich mal selber suchen. ich finde das nicht. Ich habe jetzt mal in Google eingegoogelt, stattlich-magazin, aber da kommt nichts, beziehungsweise da kommen Links, die mir nichts nützen. Und das werden wir aber gleich machen, das ist ja kein Problem. Genau. Wir haben dich ja hier im Studio, wir müssen ja nicht unbedingt auch hier noch auf die Internetseite gucken. Du hast sie ja so toll beschrieben. Gut, wie viele Leute arbeiten denn bei euch mit? Ja, es ist so, dass wir vier feste Gründungsmitglieder haben. Ich bin so ein bisschen außen vor geblieben am Anfang, obwohl ich auch sehr, sehr früh eingestiegen bin. Aber ich wusste, dass der Arbeitsaufwand enorm sein wird. Und die vier arbeiten ehrenamtlich dafür. Und natürlich haben wir dann Redakteure, Fotografen, Illustratoren, die entsprechend die Qualität des Magazins dann da auch zusammenbringen. Und das ist immer eine sehr lockere und kreative Arbeitsweise, wo man doch auf Einflüsse schneller reagieren kann, weil man einfach so am Puls der Zeit da sozusagen ist. Ist natürlich ein Risiko, heute noch in ein Printmedium zu investieren. Wir wissen ja, das ist praktisch alles auf dem absteigenden Ast. Alle Printmedien haben die letzten Jahre große Einbußen in ihrer Verkaufsquote, in ihrer Auflagenzahl hinnehmen müssen. Ist natürlich gewagt, riskant, aber bewundernswert. Ja, eigentlich. Also es haben viele den Kopf geschüttelt, als wir damit angefangen haben. Dazu muss ich sagen, das ist umsonst erhältlich, das Magazin. Also es liegt aus in Bars und in Cafés. Wir haben das erst im Eigenvertrieb gemacht und sind jetzt aber so über einen Hamburger Vertrieb mit am Start. Und wir finanzieren uns einfach durch Werbung natürlich, durch Anzeigenkunden. Ja. Und wir machen jedes Mal zum Release einer neuen Ausgabe eine Party. Die letzte war zum Beispiel in der Soul Kitchen Halle, wo auch der Film Soul Kitchen von Fatih Akin gedreht wurde. Und haben da Livebands und so weiter am Start. Und ja, man feiert sich natürlich auch in gewisser Weise ein bisschen selbst, aber es muss einfach publik gemacht werden, dass die neue Ausgabe da ist, damit die Leute auch wirklich rausgehen und nach dem Heft dann eben auch suchen. Ich habe es jetzt endlich reinbekommen hier. Ein Beispiel, das ist eins eurer Hefte. Das sieht natürlich klasse aus. Und wer macht nochmal das Layout und die Grafik? Du etwa auch? Nee, ich nicht. Also wie gesagt, es sind vier Leute. Die Artdirektion machen die Valerie Schäfers und die Ulrike Gerwin. Und das sind Diplom-Designer, die machen das also wirklich grandios. Die teilen sich das immer entsprechend auf in Typografie und Layout und arbeiten da sehr, sehr eng zusammen. Also es ist wirklich eine WG-Produktion sozusagen. Man stellt sich immer das vor, wenn man das Heft in der Hand hat. Das wollte ich auch nochmal sagen, was der große Unterschied ist an einem Printmagazin und warum ein Printmagazin. Es ist einfach diese Größe. Eine Fotostrecke, das wirkt auf dem Monitor, egal wie groß der Monitor ist, das wirkt einfach nicht. Wenn man das Papier in der Hand hat, das ist Zeitungspapier, das hat eine Beschaffenheit, wenn man darüber fährt. Das ist ein ganz anderes sinnliches Erlebnis. Und deswegen ist da auch unsere ganz klare Meinung, ja, Print, und es muss Print sein. Du läufst hier bei uns so offene Türen ein. Ich bin auch ein Fan von wirklich Papierlektüre. Ich brauche die Zeitung, ich muss die Druckerschwärze riechen. Ich brauche auch das Erlebnis Buch in der Hand, wenn ich lese. Immer mehr Kollegen von mir haben diese E-Books und diese Kindle. Letzte fragte mich einer, Herr Fürgarte, Kindle? Und ich habe erstmal gefragt, Kindle? Ich denke da an Bier oder an Sohn Uhr. Und und dann habe ich ihm gesagt, nein. Und dann habe ich rausgekriegt, das sind diese E-Books. Die heißen jetzt Kindle und alle stürzen sich da drauf und lesen die. Aber wie gesagt, ich brauche wirklich Papier in der Hand. Das ist so. Und ich finde das auch toll und ich glaube, es gibt viele, viele Leute, die das ähnlich sehen. Ich kann euch nur sagen, tolles Layout, tolle Seitenaufteilung. Ich sehe das hier gerade dreispaltig mit einer riesen Überschrift natürlich. Die sind bestimmt 38 Point groß oder noch mehr. Sowas. Oder noch mehr, 49 Punkt große Überschriften. Das zwischen genial und auch frech. Und das finde ich sehr toll. Wirklich, sieht gut aus. Also Leute, guckt rein. Hier haben wir mal gerade eine Fotostrecke. Moment. Mal gucken, da sehen wir Kultur im Betonmantel. Das ist der Hafenbahnhof in Hamburg, der so abgesunken ist und von den Bürotürmen eingekreist wird und so als letztes, wie bei Asterix und Obelix, irgendwie als letzte Bastion da noch dazwischen steht und aber immer weiter versinkt. Wir haben ja hier in Barcelona ein ähnliches Problem mit dem Hafen. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, Jochen. Es wird bald hier Abramowitschs Yachtencharter soll hier in den Hafen kommen und ein großer Teil des Hafens soll privatisiert werden, für den Publikumsverkehr gesperrt und dann werden da die Reichen unter sich sein mit ihren Luxusgeschichten und das ist natürlich ein großes Problem. Ja, in Hamburg haben wir natürlich sowas Ähnliches. Ich meine, der Bau der Elbphilharmonie ist ja sicherlich auch hier bekannt, das Millionengrab und das entsprechende Cruise Terminal, was da noch gebaut wird. Da haben wir ganz ähnliche Probleme, sowieso mit dem ganzen Stadtteil Hafen City. Die zeigen natürlich immer die Zuckerseiten von der ganzen Geschichte. Wir sehen ja immer diese Elbphilharmonie, die sieht ja kühn aus, ne? So ein kühnes, futuristisches Gebäude mitten im Wasser, hurra, das wird gefeiert. Da machen alle ihre Verbeugungen vor, genau wie vor dem Guggenheim in Bilbao oder was die hier uns hinsetzen, diesen Zapfen. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, hier in Barcelona, diesen Torre Agba. Da sind alle begeistert und die Lightshow und nachts, das leuchtet so schön. Ja, also es war tatsächlich so, dass der Bau sich ja so extrem verzögert hat und das hat auch eine gute Seite gehabt, weil das Programm, das stand schon. Also es war schon klar, was laufen soll und der Intendant hatte natürlich das Problem, er hatte keine Fläche zu bespielen, was zur Folge hatte, dass die ganzen älteren Leute, die auch immer zu den Premieren gehen, über die Stadt verteilt in unterschiedlichen Locations sich das Programm da ansehen mussten und dadurch sehr, sehr mobil geworden sind. Nicht mehr nur in die Staatsoper gehen oder dahin gehen, sondern wirklich verteilt über die Stadt. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert und wäre eigentlich das ideale Gegenprojekt. Also um zu sagen, wir brauchen das eigentlich gar nicht. Es gibt genug Spielstätten in Hamburg, die man eben fördern muss. Und das ganze Geld wird da einfach abgezogen und dann hat man so einen Riesenklotz, der dann die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ja. Sehr schade. Und es besteht auch Kollisionsgefahr, ne? Ja. Dass mal so ein großer Dampfer da reinrauscht und wo heute ist unmöglich, da sind ja irgendwelche, aber wenn es dann passiert, ne, ist natürlich immer ein Drama. Und der Stadtteil drumherum, die Hafen City ist natürlich nach wie vor alles andere als ein lebhafter Stadtteil. Also man fährt da mit seinem Auto in die Tiefgarage und im Fahrstuhl hoch und will niemanden unterwegs begegnen. Es gibt einen Basketballkorb in der Hafen City. Ich glaube, man darf den irgendwie von 15 bis 16 Uhr am Tag eine Stunde bespielen. Das war's dann. Und auch die Anwohner haben sich doch beschwert, man solle doch die Mülleimer wieder abmontieren, weil ja die ganzen Touristen, die da lang gehen, ihren Müll da immer lassen. Klar. Und dieser Bitte wurde auch gleich nachgekommen. Mhm. Du bist hier in Barcelona zu Besuch oder lebst du hier im Moment, Jochen? Genau, ich bin zu Besuch. Ich habe in meinem Studium das letzte Semester in Alicante, also noch weiter im Süden hier studiert und bin jetzt so auf einer alten Freundes-Besucherreise. Und gerade jetzt hier in Barcelona gibt es auch einen sehr guten Freund von mir aus Hamburg, den Bammel, der auch hier mal in einer Sendung war, der sehr, sehr viel für das Underground-Kino in Hamburg und auch überhaupt für ganz Deutschland, Norddeutschland getan hat. Und den konnte ich hier besuchen und mal seine neue Wirkungsstätte mir anschauen. Toll, bevor du uns jetzt etwas davon erzählen wirst, habe ich noch eine Frage. Was studierst du denn? Also ich bin fertig inzwischen mit meinem Studium, das ist alles schon ein paar Jahre her. Medieninformatik habe ich studiert. Ja. Also schon diese ganzen Dinge kann ich natürlich auch ins Magazin oder den ganzen anderen Dingen, die ich mache, einbringen. Du bist also ein Mann vom Fach. Was sind deine Eindrücke von diesem Festival? Du hast uns vorhin von einem Festival erzählt und auch von Bammels Filmprojekt. Genau. Ja, also das passt eigentlich zusammen, weil Bammel das, ich glaube 1998 war es oder 97 in Hamburg ein Japan-Filmfestival gründen wollte. Man muss sich vorstellen, also Bammel, der hat Rasterlocken, die fast bis zum Fußboden gehen und er hat sich dann in einen Anzug geworfen und sich mit Japanern getroffen, um über Filmrechte, Aufführungsrechte zu sprechen. Die waren natürlich alle erstmal ein bisschen geschockt, aber es ist wunderbar gelaufen, wurde sehr, sehr gut angenommen. Die haben sofort gemerkt, das sind absolute Freaks und Kenner der Materie und die möchten das nach Deutschland bringen und entsprechend groß war die Unterstützung und inzwischen gibt es dieses Festival seit über 13 Jahren. Es hat eine große Kooperation mit Osaka. Osaka ist die Partnerstadt von Hamburg und das heißt, wir arbeiten da sehr eng mit der University of Arts in Osaka zusammen und es kommen regelmäßig Studenten rüber. Wir hatten dieses Jahr, um vielleicht mal die Größenordnung ein bisschen hinzubekommen, 85 Filme im Programm an 5 Tagen und fast 40 Gäste. Das heißt, viele der Studentenfilme sind natürlich viele Studenten auch mit rübergekommen, weil das für sie grandios ist, dass hier ein Deutschland dann präsentieren zu können, aber auch andere bekannte Regisseure. Wir haben 2 Godzilla-Filme jetzt gezeigt, weil der Filmprofessor an der University of Arts in Osaka, der hat auch 2 Godzilla-Filme Ende der 80er und Anfang der 90er gedreht und das war natürlich auch ein überregionales Ereignis, die von 35 mm da zu sehen und mit dem Regisseur darüber noch zu diskutieren, der auch selber die Filme seit eben der Uraufführung nicht mehr gesehen hat und entsprechend nervös war, wie es denn noch so ankommt. Aber die Leute haben an den richtigen Stellen gelacht. Das ist wichtig. Und es sind ja auch schon, könnte man sagen, so eine Art retro-ironische Kultfilme, Godzilla. Es gab einen. Wir haben die als Jugendlicher gesehen, da war ich zum ersten Mal im Kino, im Woki in Bonn, da liefen Godzilla-Filme. Godzilla, wie der aus dem Meer steigt und dann die armen Menschen durch die Straßen von Tokio jagt. Ja, es gab da eine Szene bei dem einen der beiden Filme, wo Godzilla tatsächlich eine Krokodilsträne verdrückt und da hat er sehr, sehr große Angst, dass das in großem Gelächter ausbricht, aber das ist, er meinte, wir haben das emotional genau richtig aufgenommen noch. Ja, das wird ja auch mit Augenzwinkern alles gesehen. Die Leute lassen sich ja auch drauf ein auf solche Sachen. Ja, das ist also ja das Tolle, ne? Es ist einfach das Programm an sich. Es sind Anime-Filme, sind Action-Filme, sind Horrorfilme, sind Dramen, Thriller, Komödien. Es ist eigentlich für jeden da immer wieder was dabei und zu entdecken. Und einige Filme laufen bei uns exklusiv. Das heißt, wir haben im Team immer einen Deutschen und einen Japaner oder eine Deutsche und Japanerin zusammen, die dann die Untertitelung übernehmen für die Filme. Weil es gibt immer noch viele, gerade der kleinen Produktionen, die wo es keine englischen Untertitel gibt, und dann erarbeiten wir das selber. Und so kann man die Filme exklusiv bei uns sehen. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Das ist natürlich ein Privileg. Letztes Jahr gab es ja auch im Zusammenhang mit der Atomkatastrophe von Fukushima, gab es ja auch im Filmfestival in Deutschland die Thematisierung, soweit ich mich erinnere. Wir haben da auch uns eingeblendet in kleine Auszüge. Da wurden Leute interviewt. Und ich glaube, jetzt auch auf der Berlinale wurden Filme gezeigt zum Thema Strahlentod in Fukushima. Ja, wir haben eine Ausstellung gezeigt im letzten Jahr. Da gab es einen Aufruf in Japan an alle möglichen Künstler, Postkarten nach Deutschland zu schicken mit ihrer ganz persönlichen Verarbeitung der Katastrophe oder der Eindrücke auch. Und natürlich hat uns das in der Programmierung damals auch wirklich vor eine schwierige Aufgabe gestellt, weil es war tatsächlich so, dass Godzilla schon für letztes Jahr geplant war und das haben wir dann natürlich nicht gemacht, weil wir das einfach dann nicht passend fanden und haben entsprechend aber ganz aktuelles Material aus den betroffenen Gebieten bekommen, weil Gäste eben auch aus betroffenen Gebieten einfach bei uns auf dem Festival waren und die haben dann ihr Material gezeigt, was wir in einer Ausstellung dann gleich verwertet haben und was sehr, sehr interessant war. Niemandsland 91.4 FM hier bei Kontrabanda. Es ist Samstag, der 30. Juni 2012. Heute nicht ganz so drückend und nicht ganz so schwül hier im Zentrum von Barcelona. Jochen, wir haben nur noch 10 Minuten Zeit. Ich habe noch ein paar Fragen an dich, die du vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern beantworten kannst. Wie findest du die Stadt Barcelona? Also, unsere Stadt. Ja, jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein, aber nee, ich habe so ein bisschen gemischte Gefühle. Ich glaube, vielleicht hängt das auch mit meinem Alter jetzt langsam zusammen, aber mir ist es ein bisschen zu groß und ein bisschen zu laut und ich fühle mich nicht so richtig pudelwohl. Ja. Ich weiß auch nicht so genau, woran das liegt. Also ich habe sehr, sehr viele nette Leute hier kennengelernt. Allerdings höre ich auch immer böse Geschichten. Eine Freundin von mir, bei der ich jetzt wohne in der Barceloneta, die jetzt auch gerade Mutter geworden ist, die wird hier vor sehr, sehr viele Probleme gestellt, was allein bedeutet, mit dem Kinderwagen irgendwie in der Stadt unterwegs zu sein. Geschweige denn von den ganzen Rahmenbedingungen, die hier völlig anders sind, als wenn man jetzt ein Kind in Deutschland aufzieht. Aber so zu meinem Eindruck nochmal, ich habe viel Russisch gelernt, muss ich sagen. Wie kommt das? Einfach auf den Touren der Sehenswürdigkeiten sind mir immer besonders die Damen aufgefallen, die ein Mikrofon, also ein Headset aufhaben und nicht mehr früher gab es ja diese Taschen, diese Gürteltaschen, sondern da jetzt die eine Box mit sich herumtragen und so die Plätze beschallen. Und was mir auch aufgefallen ist im Park Güell, was ich sehr interessant fand, die indischen Wasserverkäufer, die sich sehr, anscheinend sehr, sehr gut organisieren, weil immer wieder Polizei auf ihren metallischen Eseln da durch die Gegend brettern und und eine Razzia durchführen, ne? Ja, und dann huschen alle ganz schnell in die Büsche, aber eine Minute später steht der Nächste da. Also wie das funktioniert, wie das organisiert ist. Das heißt, du hast ja auch richtig Tourismus gemacht. Du hast also die touristischen Schauplätze besucht und hast dir da alles angeguckt, was die Stadt so an wundersamen Dingen zu bieten hat. Gaudi-Häuser, Park Güell. Ja, genau, das habe ich gemacht, aber ich habe auch natürlich versucht über Insiderwissen. Ich war in einem Laden, der heißt Freaks oder Freaks Scene, wo dem spanischen Horrorfilm der 70er Jahre gehuldigt wird. Und da habe ich mich mit entsprechender Lektüre noch versorgt und da gab es auch viele Fachgespräche und Austausch über Filme, was ich sehr toll fand. Also, was ich noch gesehen habe, war die Ausstellung im Museum für moderne Kunst. Da ist gerade eine Designausstellung, Best of Art and Motion Design. Hier im MACBA oder im CCCW? Das nennt sich FAT, also es ist neben dem Großen, ist nicht... Ja. Ich kann den Namen jetzt leider nicht sagen. Also die Ausstellung nennt sich FAD, FAD und kann ich wirklich nur empfehlen. Also auf 3 Etagen werden da tolle Plakatwerbung, Werbespots auch gezeigt, wo ich dann doch merke, dass hier in Barcelona noch ein bisschen mehr los ist als in Deutschland, gerade was die Kreativität angeht und auch der Umgang mit filmischen Medien. Also hat mich sehr, sehr begeistert, kann ich nur empfehlen. Sag uns noch schnell, was sind deine nächsten Projekte, die du so insgesamt vorhast? Danach müssen wir schon raus, müssen wir uns verabschieden. Also mein nächstes Großprojekt ist mein Kindle. Also ich bekomme im November Nachwuchs, versuche da eine neue Generation aufzuziehen. Das wird meine größte Herausforderung. Ansonsten bin ich beruflich, arbeite ich in einer Firma, die DVD und Blu-ray herstellt. Und da kann ich mich auch mit meiner Filmleidenschaft sehr gut ausleben und da würde ich gerne noch ein bisschen weiter einsteigen. Ansonsten, das Stadtlicht Magazin, die Förderung ist jetzt vorbei. Wir müssen uns jetzt wirklich selber durch die Anzeigen finanzieren. Das ist eine sehr, sehr große Herausforderung, da die Druckkosten auch steigen, weil Papier auch teuer wird, wir auch natürlich CO2-emissionstechnisch da die an Ausgleich zahlen. Und das ist eine große Herausforderung, wie wir den Vertrieb da eventuell umstellen, ob man auch dann mal dahin kommt, was für einen Betrag vielleicht an Kiosk zu stellen. Aber das ist alles sehr, sehr schwierig und wir sind eigentlich auch froh, so wie es jetzt ist und dass es entgeltfrei verfügbar ist und möchten da eigentlich alles dafür tun, dass das so weitergeht. Ihr braucht natürlich dann einen guten oder eine gute Akquisiteurin, ne? Jemand, der rumfährt und Werbekunden sucht, die überzeugt, dass sie möglichst viel geben für das Magazin. Ich wünsche euch super viel Erfolg mit dem Stadtmagazin. Ich hoffe, wir wiederholen die Erfahrung und du wirst demnächst nochmal hierher kommen ins Studio. Wie lange wirst du noch in der Stadt sein? Nur noch bis morgen um 3. Also der Flieger geht tatsächlich morgen um 3. Das ist jetzt meine Abschiedsveranstaltung. Ihr könnt auch froh sein, dass ihr mich nicht seht. Ich bin ja so in Badeklamotten. Oh, du siehst aber nicht aus. Das passt. Bei der Hitze auch. Ja, ich kann dir empfehlen, heute Abend, falls du noch nichts vorhast, um 9 Uhr heute Abend gibt es am Arc de Triunfo, am Triumphbogen, ein Konzert. Da wird offiziell das Sommerfestival Greg eröffnet und da gibt es tolle Musik mit Canteca de Macau und La Trova Kung Fu und verschiedenen anderen Größen des Indie-Pop hier in Barcelona. Vielleicht sehen wir uns da. Ja, wunderbar. Also herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Klasse hier bei euch. Danke, dass du gekommen bist. Werner, abschließende Worte kurz. Wir müssen raus. Glück wünschen und dass es gut und immer besser gehen möge mit dem Stadtlich-Magazin und euren Filmgeschichten, aber ganz besonderen und noch herzlicheren Glückwunsch zum Kindle. Ne? Das ist natürlich das Wichtigste. Lo primero, primero, wie man hier sagen will. Tschüss Werner, alles Gute, schönes Wochenende. Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss Jochen, ciao. Ja, meine Damen und Herren, das war's für heute. Das waren wieder 2 Stunden Niemandsland. Ich hoffe, es hat Ihnen und euch allen gefallen und Spaß gemacht. Gleich gibt es noch mehr hörenswerte Sendungen hier bei Contrabanda FM. Ich wiederhole noch einmal, wir haben im Moment Probleme mit dem sogenannten Radio Enlace. Wir sind im Moment nicht auf FM live zu hören, sondern in zeitversetzten Sendefolgen, aber im Livestream im Internet dabei und natürlich auch ab nächste Woche die heutige Sendung im Podcast. Yo, agur, haltet die Ohren steif, tschüss, bis nächste Woche. Adeo. Thank you. ob Heimann am Flee. Ich stand am Balkon und loh einen an. Stell mir Marokko für, wie jedes Mal, wie jedes Jahr. Und träum ich wieder. Bis es nachts wieder friert. Auf einmal wird mir klar, und das war noch nie da, will nicht mit diesmal. Es liegt wohl an dir. Da wo du bist, ist der Nabel der Welt. Weiß jetzt, was mir all die Jahre gefehlt. Die Herz ist nicht immer. Die Kalle sind spitz, und wenn ich fall, dann bist du mir nütz. Ich halt dich fest, ich lass dich nie mehr los. Da wo du bist, bin ich endlich zu Hause. Hätt ich das bloß, war da voller Jus. Zugvögel lassen sich nicht irritieren. Spüren, wo es lang geht, das haben die im Blut. Richtung Nordafrika, war wunderbar. Leis han ich den Lockruf geholt, den Lockruf geholt. Da wo du bist, ist der Name der Welt. Weißt jetzt, was mir all die Jahre fehlt. Herz ist ne Nymat, die Kalle sind spitz. Und wenn ich fall, dann bist du mir jetzt. Ich halte dich fest, ich lass dich nie mehr los. Also ich, mir wurde noch nie in meinem Leben wirklich zu singen verboten. Nicht mehr in der DDR.